ist tot und haben den Modus gegen Unrecht auszulehnen. Die Jungs an der Straße, das sind wir und der werden unser Stil bewahren. Denn wir sind nicht die Band, die Arsch nicht tot, um den besten Jammer zu fahren. Denn ey, gebt uns die Kraft, denn ey, gebt uns die Kraft, denn ey, gebt uns die Kraft, denn ey, ey, ey, gebt uns die Kraft. Heute ist das Dom, der aus England kam, in den frühen 80er Jahren. Als wir das hören, waren wir begeistert, sind voll drauf abgefahren. Und ihr sagt nicht uns, sowas kennen wir auch und haben sofort gebrochen. Und uns spielen wir wie die Wahnsinnigen, denn euch hat uns gedroht. Denn euch gibt uns die Kraft, denn euch gibt uns die Kraft, denn euch gibt uns die Kraft, denn euch, euch, euch gibt uns die Kraft. Die Jungs, der Arme, der Klasse und der Berg, die müssen zusammenhalten. Unsere Lieder sind hart, aber Realität, der Druck kann uns nicht verspalten. Und liegen wir am Boden, dann stehen wir wieder auf, denn wir sind aus anderen Holz. Denn wir sind gute Fresses und auch das was tun, darauf sind wir stolz. Denn ey, gebt uns die Kraft, denn ey, gebt uns die Kraft, denn ey, gebt uns die Kraft, denn ey, ey, ey, gebt uns die Kraft. Also Leute, ihr wisst, die Zeit wird knapp und jetzt kommt das letzte Lied. Leider, es ist so, dass jede Band halt nur begrenzte Zeit spielen kann. Leider geht es nicht länger. Vorm letzten Lied möchte ich mich nochmal ganz herzlich, vor allem beim Ralf und den anderen Leuten, die mitgeholfen haben, das zu organisieren, bei den Streetworker, bei der Stadt Wien, die das Konzert unterstützt hat, bedanke, es war wirklich eine tolle Sache und hoffen wir, dass sowas noch öfter sein kann. Applaus für die Organisatoren. Hey. Und dann will ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken bei den Leuten vom Rockhaus, die Leute von der Road Crew, von der PA, die waren sehr geduldig und haben uns geholfen, alles hier aufzubauen. Waren sehr geduldig, vielen Dank an die Leute von der Road Crew. Zum Abschluss noch 40 Jahre.